rauschende Feste zu Jahresbeginn auf der SS Poseidon. Der Kapitän wurde kurz nach Mitternacht auf der Brücke von einer durch ein Seebeben verursachten Flutwelle überrascht. Die SS Poseidon kenterte, der Kapitän und seine Besatzung beim Deck waren sofort tot. dann allein. We'll be right back.